Achtens. Die Verschwörerarbeit im Yahweh-Jahre 1910. Das Yahweh-Jahr 1910, das die beiden Yahweh-Zahlen 10 und 10 enthält, war wieder ähnlich wie das Jahr 1906 ein Zeitpunkt, von dem aus die Verschwörerarbeit entsprechend dem jüdisch-kabbalistischen Aberglauben in allen Völkern besonders eifrig betrieben wurde. Zunächst wurde die Arbeit aus den Goyim-Händen König Eduards des VII. Genommen. Er folgte in den letzten Jahren allem Anschein nach nur noch widerwillig den ihm aufgetragenen Befehlen und dachte an Abdankung, da er trotz aller freimaurerisch-okkulter Willenslähmung erkannt haben mochte, dass der freimaurerische Kampf allen Thronen galt. So starb er denn zur rechten Zeit. Einen Tag nach dem 5.5.1910, also dreimal die Zehn. Anstelle des königlichen Vorbereiters der Weltkatastrophe, der seine Schuldigkeit getan hatte, wie der Mann mit der Krone in der schwarzen Loge, nahm der Jude unmittelbar die Leitung in die Hand. In Deutschland tat das Walter Rathenau, der rote Prophet, der sich nach Hollitscher nach dem Weltkriege stolz rühmte, die Revolution geschaffen zu haben. Rathenau erfreute sich der Gunst und des Vertrauens des deutschen Kaisers, lüftete aber um die Jahreswende 1909-1910 in der Zeit, in der er im Palais also wohl noch als vertrauter Freund des Kaisers aus- und einging, den Schleier, der bisher über den unsichtbaren Vätern lag. Zwar vertarnte er sie noch und ihre jüdischen Zielen den Profanen, indem er das Wort wirtschaftlich statt politisch brauchte, aber es war genügend deutlich gesprochen, zumal für den Juden auch hier die Wirtschaft nicht Selbstzweck, sondern ein mächtiges Mittel hoher Politik ist. Auf dem unpersönlichsten, demokratischsten Arbeitsfelde, dem der wirtschaftlichen Führung, wo jedes törichte Wort kompromittieren, sehr richtig, jeder Misserfolg stürzen kann, noch richtiger, hat im Laufe eines Menschenalters sich eine Oligarchie gebildet. 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ihrer Umgebung. Die seltsamen Ursachen dieser seltsamen Erscheinung, die in das Dunkel der künftigen sozialen Entwicklung, die Proletarisierung der Goyim-Völker unter der jüdischen Weltherrschaft, einen Schimmer wirft, stehen hier nicht zur Erwägung. Klarer enthüllen sich noch die unsichtbaren Väter, die wirtschaftlichen Freunde Rathenaus auf der Internationalen Bankenallianz, die 1913 in Paris gegründet wurde. Zitat: Die Stunde hat geschlagen, für die Hochfinanz öffentlich ihre Gesetze für die Welt zu diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat. Die Hochfinanz ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten, mit einer Autorität, die sich nicht nur über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstreckt. Zitat Ende. Das Yahweh-Reich ist damit auch von Seiten der Hochfinanz verkündet, Herrschaft über geknechtete und enteignete Goyim-Völker. Unsichtbare Väter, Finanzmagnaten und 300 verschmelzen in eins. Sie wollen die Völker beherrschen, ihnen aber noch einen Schein der Selbstständigkeit belassen, weil sie dann williger sind. Staatsoberhäupter und Minister sind die Schreiber, die Volksvertreter, die niederen Angestellten ihrer hohen Politik. Sie selbst wollen nach wie vor in ihrer Anonymität bleiben. Walter Rathenau sagt darüber in einem Briefe, Zitat: Die wirklichen 300 haben die Gewohnheit und Vorsicht, ihre Macht abzuleugnen. Wenn sie sie anrufen, werden sie sagen: Wir wissen von nichts, wir sind Kaufleute wie alle anderen. Dagegen werden nicht 300, sondern 3000 Kommerzienräte sich melden, die Strümpfe oder Kunstbutter wirken und sagen: Wir sind es. Die Macht liegt in der Anonymität. Zitat Ende. Damit ist das jüdische Regierungssystem gekennzeichnet. Für die dummen Goyim hatte Walter Rathenau die Zahl 300 überdies falsch angegeben. Die Oligarchie bestand höchstens aus 33 Verschworenen des 33. Grades und an deren Spitze standen wiederum 3 Malnerei, also 9, und aus dieser Zahl sonderten sich 3 ab und diese wiederum unterstanden einem. Zu diesen letzteren 3 wird Walter Rathenau gehört haben. Er war gewiss der Erste in Europa. Bei Kriegsbeginn war sich der rote Prophet klar, dass für ihn die Weltgeschichte ihren Sinn verloren hätte, wenn der Kaiser als Sieger des Weltkrieges mit seinen Paladinen auf weißen Rossen durch das Brandenburger Tor einziehen würde. Er fürchtete, dass der deutsche Sieg den Sieg über die verjudete Welt bedeuten könnte. Das war natürlich für den Juden Walter Rathenau sinnlos. Wie sehr auf allen Gebieten seit Jahrhunderten die unsichtbaren Väter daran gearbeitet haben, die Sinnlosigkeit blutartiger und arteigener freier Völker der Welt, die sie hervorgebracht hatte, zu ersparen, und wie sehr sie in Sonderheit danach strebten, die Deutschen davor zu bewahren, die Weltgeschichte nicht sinnwidrig zu gestalten, wurde gezeigt. Es war natürlich, dass ein ehrgeiziger und rassisch begabter Jude, der wie Walter Rathenau durch Geburt zu den Finanzmagnaten oder seinen 300 gehörte, in fanatischem Eifer danach strebte, die Weltgeschichte sinnvoll zu machen und dazu in kabbalistischem Aberglauben nach Tora und Talmud für die Verwirklichung der Ziele seines Volkes ebenso in der Stille zu arbeiten, wie frühere jüdische Propheten, etwa wie Moses Mendelssohn mit seinem Illuminatenorden, der gleichfalls von Berlin aus die Arbeit geleitet hat. In seinen Worten, Schriften und Handlungen hat sich Walter Rathenau voll enthüllt. Er steht vor uns neben Ascher Ginzberg als ein überzeugter Vollstrecker der Weisungen, der Protokolle der Weisen von Zion und als der Künder und Verbreiter des Bolschewismus, der später mit Radek und Eisner öffentlich im Verkehr stand und den Reichspräsidenten Ebert zwang, ihn zum Minister des Auswärtigen zu machen. Unter dem Einfluss der Finanzmagnaten und nach dem Vorbilde ihres teuflischen Handelns, das auf schwache Charaktere verderblich einwirkte, hatte die deutsche Wirtschaft Formen angenommen, die deutschem Wesen oft nicht mehr entsprachen und das Erreichen der jüdischen Ziele erleichterten. Die Bedeutung der deutschen Landwirtschaft als Urquell deutscher Volkskraft war zurückgedrängt. Die fortschreitende Industrialisierung Deutschlands und die wachsende Ausfuhr wurde zum Gradmesser seiner wirtschaftlichen Kraft. Industrie und Handel waren nötig. Die Bedeutung der Industrie hat der Weltkrieg erwiesen. Kein Fabrikschornstein hätte weniger rauchen dürfen. Aber doch hätte das Wirtschaftsleben seine deutsche Art beibehalten müssen. Es musste den Belangen des Gesamtvolkes gemäß gestaltet sein. Industrie und Handel waren nicht Dinge an sich. So wie die Verhältnisse sich nun einmal gestaltet hatten, förderten Industrie und Handel den Einfluss der Finanzmagnaten in der deutschen Wirtschaft. Diese sahen aber mit Staunen, dass sich auch auf wirtschaftlichem Gebiet außerhalb ihres Wirkungsbereiches in Deutschland etwas entwickeln könnte, was die Durchführung der Judenziele sehr wesentlich erschweren müsse. Darum hieß es für sie, die wirtschaftliche Entwicklung ja auf dem Wege zu halten, den sie eingeschlagen, und alle die Missstände noch zu verschärfen, die dieser Weg gezeigt hatte, die deutschen Arbeiter in die Arbeiterinternationalen, zur Führung des Klassenkampfes und gegen das Landvolk, deutsche Wirtschaftsunternehmungen zugleich in den Einfluss des Weltleih- und Bankkapitals führte.